oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer iOS-App, einem Spiel, um genau zu sein, und zwar dem Spiel Grumpy Cat, ein übles Spiel. Über Grumpy Cat muss ich euch ja eigentlich wahrscheinlich nichts mehr erzählen. Universal-App, iMessage-App gibt es, gratis ist das Spiel, Versionsnummer 1.3.1 liegt vor, 134 MB groß, Sprache Englisch, erfordert iOS 8.0 oder neuer, hat bei 371 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen und es gibt einige In-App-Käufe, nämlich zum Beispiel Coinpack 1,99 Cent, Coinpack 2 kostet dann 2,99, Coinpack 3, 3,99, Unlock iMessage Sticker 99 Cent, wenn es einem wert, das wert ist, und Remove Ads 1,99, im Zweifelsfall also 1,99 Euro, dann habt ihr keine Werbung. Ganz ehrlich, wäre es mir nicht wert. Ich lese die Beschreibung vor. Grumpy Cat, erstes offizielles Handyspiel, ist erschienen. Es ist das übelste Game, das du jemals spielen wirst. Mit folgenden Features. Fürchterliche Minigames mit Grumpy Cat als Hauptfigur. Grumpy Cat Charaktere zum Freispielen und zur Benutzung in iMessage. Grumpy Cat Weisheiten. Hol dir den Highscore und fordere deine Freunde heraus. Groovy Chiptune Music von Musik von Maxo, was auch immer. Ich habe das eine Weile gespielt. Und ich muss sagen, die Beschreibung hat recht. Es ist hat wirklich fürchterliche Minigames. Fürchterlich nicht im Sinne von gruselig oder so, sondern einfach langweilig und nervig, jedenfalls für mich. Wenn man ein Fan von Grumpy Cat ist oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass man Spaß daran hat. Wobei, wenn ich die Bewertungen lese, sagen viele auch, es macht Spaß und es ist anspruchsvoll, mit Anspruch ans Gamerherz. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu wenig Gamer, keine Ahnung. Für mich ist es wirklich furchtbar. Und für gratis zum Ausprobieren, jo, kann man machen. Wenn man Grumpy Cat Fan ist, jo, kann man machen. Ansonsten würde ich sagen, nö. Und Geld ausgeben dafür, auf keinen Fall. Jedenfalls meiner Meinung nach. Das war's. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.